Hallo Gesellschaft! Wenn ihr euch erfolgreich vernetzen wollt, müsst ihr heute ganz besonders gut aufpassen, sonst ergeht es euch nämlich wie dem Kollegen hier. Das ist nämlich der Herr Kleinknecht. Er ist kein Soziologe, der ist irgendwie BWL oder so. Und darum macht er hier auch so viel falsch. Der will sich gut vernetzen und ist ganz stolz, dass er auf Facebook so viele Freunde hat. Und jetzt gucken wir uns mal an, was für ein Mist der da macht. Also, der loggt sich abends ein in seine Clique, wo sich da alle so kennen, und fragt gleich seinen Kumpel Horst nach Neuigkeiten. Und Horst schickt ihm ein Nacktbild von Susi. Dann chattet der Herr Kleinknecht mit Bernd. Das ist auch einer aus der Clique von Horst, Kleinknecht, Bernd, ja. Und erfährt von dem ebenfalls was über Susis Nacktfoto. Das hat sich nämlich schnell unter den Freunden rumgesprochen. Der Herr Kleinknecht hat also mit zwei Personen gechattet und nur ein Nacktbild erhalten. Ey, ist das ökonomisch? Ja? Und das soll er nun anders machen. Und deshalb geht er unter Aufsicht des Sonntagssoziologen nochmal rein und jetzt mit einer anderen Strategie. Und zwar fragt er jetzt ferne Bekannte, also keine Kumpels. Und da kennt er den von früher, den Lutz, fragt nun ein bisschen was und bekommt von dem ein Nacktbild. Einer gewissen Clara, aber ist ja egal. Und dann kennt er noch irgendwie die Jenny, die fragt er an, was so geht, und die schickt ihm ein ganz tolles Katzenbild. An diesem Abend hat der Herr Kleinknecht doppelt so viele Informationen erworben als am Abend zuvor, nämlich Nacktbild und Katzenfoto. Das ist ökonomisch. Und wieso hat er das gemacht? Weil er soziologische Vernetzungsgesetze angewendet hat. Die lauten: Durch enge Bekannte erhalte ich Informationen aus meiner eigenen Clique. Also das sind Infos, die ich eigentlich schon weiß. Man sagt dazu abfällig, fachmännisch, das sind redundante Informationen. Und das sind die bösen Informationen, die schlechten, die wollen wir nicht. Durch ferne Bekannte, die sich untereinander nicht kennen, erhalte ich Informationen aus anderen Cliquen. Und das sind nicht redundante Informationen, das sind die guten, die wollen wir. Man spricht auch von der Stärke der schwachen Beziehung. Da gibt es Studien darüber, zum Beispiel über die Chance, in einen neuen Job zu kommen. Und da hat man gesehen, okay, Leute, die schon in einem Job sind, haben durch diesen Job ganz viele schwache Beziehungen nach außen. Durch ihre Beziehung zu den Klienten, zu Bekannten der Klienten, zu Verwaltungen, zu Kollegen, zu Freundin des Kollegen, alles sowas. Ja. Und über diese Verbindung kommen die an Informationen über neue Jobs und kriegen dadurch schneller Jobs. Und dagegen der arme Arbeitslose, der hat nur eine schwache Beziehung nach draußen, und das ist die zu seinem Fallmanager im Arbeitsamt. Man könnte hier von einem, ja, selbstbezogenen Konfliktknäuel reden. Und darum kommt er auch weniger gut aus der Arbeitslosigkeit heraus. Wer also einen Job hat, findet schneller einen Job, und wer keinen hat und einen braucht, findet genau deshalb schwieriger einen. So, kommen wir nochmal auf die Top-Manager zurück, die ihr ja alle werden wollt. Top-Manager müssen ja vor allem eins: an neue Informationen herankommen. Und der Tag hat nur 24 Stunden, und deshalb ist der Tipp: dürfen Top-Manager nur noch mit Leuten umgeben sein, die ihnen neue Infos beschaffen. Nur zu solchen Leuten dürft ihr Kontakt aufbauen. Statt enge Beziehungen zu 6 Leuten aus einer Firmenabteilung zu unterhalten, sollte ein Topmanager lieber nur eine Beziehung zu einer Person aus jeder Firmenabteilung pflegen. Nur so weiß er, was überall passiert. 2 Bekannte aus derselben Abteilung bringen ihm ja keine Vorteile. Muss er mit 2 labern und die erzählen ihm nur dasselbe. Im Soziologiesprech sagt man: Herr Kleinknecht überbrückt strukturelle Löcher. Ein strukturelles Loch ist eine fehlende Verbindung zwischen Cliquen. Da setzt sich der kluge Manager rein. Jetzt gibt es auch eine Ausnahme von der Regel. Die jungen Manager, die sollen, weil sie noch unerfahren sind, erstmal starke Beziehungen, das heißt zeitintensive Beziehungen, zu starken Personen, Mentoren in der Firma pflegen. Wenn ihr selbstständig seid, dann gilt die Vorschrift genau andersrum. Baut zuerst viele lose Kundenkontakte auf, viele schwache Beziehungen, um euch am Markt zu etablieren, und konzentriert euch dann auf wenige feste Kontakte, um Vertrauen und Stabilität aufzubauen.